Folge. Hallo und herzlich willkommen. Ja, so langsam wird es dann doch bald Weihnachten. Also, heute ist der 22. Dezember. So langsam wird es bald Weihnachten. So in schätzungsweise 2 Tagen. Gut, Weihnachtsgeschenke habe ich ja schon alle. Aber ja, jetzt kommt dann der Weihnachtsbesuchsstress quasi auf. Aber ja, das ist ja nur einmal im Jahr, das kriegt man auch noch irgendwie überstanden. Und weil Weihnachten so nahe ist, habe ich auch tatsächlich jetzt ein neues technisches Spielzeug hier. Okay, das hat mit Weihnachten nichts zu tun, aber passt irgendwie ganz gut. Nämlich, was ich vor einiger Zeit schon mal angekündigt hatte im Blog und ich meine im Podcast auch. Ich habe mir ein technisches Spielzeug zugelegt, um bessere Podcasts machen zu können. Und Bastian hatte das schon fast richtig vermutet. Er hat nämlich auf ein neues Mikrofon getippt. Da habe ich dann geantwortet, jein. Also es ist auch ein neues Mikrofon, ja. Es ist ein ganzes Aufnahmegerät mit allem. Und ein Mikrofon ist da halt auch mit drin. Also zwei, nämlich eins hier und eins da. Auch wieder Stereo. Sehr praktisch. Ja, wie ich jetzt schon festgestellt habe, das rauscht deutlich weniger. Und ich hab das Teil ausgepackt und habe mich spontan in ein Detail verliebt, nämlich bei diesem Gerät, beim Zoom H4, nennen wir ihn nochmal beim Namen, da liegt in der Packung gleich bei eine Art Stoffball, den man über die Mikrofone stülpen kann. So, der Pömpel, wie ich ihn nenne. Und das Teil hat es mir spontan angetan. Also, ja. Außerdem ist das Gerät technisch auch noch mit ein paar Kleinigkeiten versehen, wie einem eingebauten Kompressor, der dafür sorgen sollte, dass die Aufnahmen dann auch laut genug werden und kompressiert genug quasi. Und da ist auch noch Effektzeugs mit dran, was ich aber nicht nutze, was man nämlich dann nutzen kann, wenn man wirklich auf 4 Tracks aufnehmen will. Aber das möchte ich gar nicht. Ich möchte einfach nur eine ganz stinknormale Stereoaufnahme und da reinsammeln. Ja, den H4, den habe ich mir vor einiger Zeit schon ausgeguckt gehabt, dass ich den gerne haben würde, aber den gab es halt nirgendwo. Und dann irgendwann habe ich gesehen, dass Thomann den im Angebot hat, aber noch nicht lieferbar. Und habe dann auch mal so im Dunstkreis, ja, Aufnahmen gut machen und so weiter, habe ich mit einem Kollegen gemailt, der selber professionell Musik macht, so nebenbei quasi. Aber wenn jemand 12.000 Euro in einem Jahr ausgibt für Musik, Technikgeräte, dann bin ich mir ziemlich sicher, das macht er nicht mehr nur noch so aus lauter Langeweile und weil er es ganz gerne macht, also ganz gerne macht das wohl auch, aber das macht er nicht nur aus lauter Langeweile, sondern das macht er eben auch mit ein bisschen Professionalität dabei. Ja, und den habe ich dann einfach mal gefragt, wie sieht denn das aus? Was kann ich machen? Kompressor? Sagt er, Kompressor bei Sprachaufnahmen immer. Immer rein damit. Schad nix. Und hilft vor allem. Und dann gibt es auch noch einen Exciter, keine Ahnung, was das sein soll, den man über eine Audio, über eine Sprachaufnahme auch noch drüber jagen kann, der regt dann quasi irgendwie das Signal noch wieder auf, keine Ahnung. Macht das dann auch noch besser. Ja, ich habe ja nur von Audioaufnahme so überhaupt gar keine Ahnung. Also, ich meine, das hört man, glaube ich, dem Podcast auch immer noch an. Und ich habe ja auch selber überhaupt keine Probleme damit, wenn ich mir mit meinem IHP eine Aufnahme mache, wo man dann halt die Festplatte mit drin hört. Nicht so wie hier jetzt gerade die Waschmaschine. Ja, ich habe immer die Waschmaschine im Hintergrund an, wenn ich aufnehme. Nein, das muss eigentlich nicht, aber ist so. Ja. Nee, und da habe ich einfach also ich habe keine Ahnung von Audioaufnahme. Ich habe auch keine Ahnung von Audio-Equipment. Ich habe auch nicht wirklich Ahnung von Audio-Nachbearbeitung. Was ich halt mache, ich kann halt hingehen und kann halt gucken, was passiert, wenn. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Was passiert dann? So. Und ja, da gibt's also viele schöne Möglichkeiten, was man so ausprobieren kann. Und ja, ich hatte mir halt den R09 von Edirol ausgeguckt, weil der eben auch ganz schnuffig in Stereo ist und in der entsprechenden Liste im radioforen.de mit auftauchte, die von Podster aus verlinkt war. Und weil es den H4 halt nicht gibt, nirgendwo, oder nicht gab, nirgendwo. So, und wie gesagt, bei Thomann tauchte der dann halt irgendwann auf und ich meinte dann zu dem Kollegen, du, wie ist denn damit? Der hat laut Handbuch und laut Beschreibung einen eingebauten Kompressor. Sagt er, wow, geil, den würde ich auch haben wollen. Bloß bei den 12.000, die ich jetzt schon ausgegeben habe, da würde ich Ärger mit der Frau kriegen, wenn ich den jetzt noch kaufen wollte. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann kaufe ich mir den eben und dann gucke ich mal. Ja, habe ich mir gekauft. Und ja, bei Thomann stand bis vor 2 Wochen verfügbar ab 15.12. Dann vor einer Woche, nein, gar nicht wahr, also irgendwann Anfang der Woche mit dem, ab dem 11. stand dann lieferbar in 2 bis 5 Tagen. Und ja, da habe ich dann einfach bestellt und gesagt, okay, nehme ich auf Nachnahme, dann muss ich ja auch erst dann zahlen, wenn ich das Gerät in der Hand halte. Oder wenn ich zumindest ein Paket in der Hand halte. Und da kann ich dann ja ein bisschen besser bestimmen, wann das Geld bei mir weg ist. So, und also Thomann macht auf mich jetzt erstmal schon mal einen ganz netten Eindruck, weil der Preis ist halt schon mal ganz knuffelig niedrig und Versandkosten sind bei den Kosten dann auch keine mehr drin. So, das heißt, ich habe dann einfach mal 2 Euro mehr gezahlt, damit ich Nachnahme hatte, was die Post haben wollte, halt für sich. Irgendwie, keine Ahnung, frag mich nicht. Ja, so, und das Gerät, da habe ich mich also echt spontan schon verliebt drin, also das ist knuffelig, ist richtig geil, macht richtig hübsche Aufnahmen und man hat auch eine Menge Dinge, wo man einstellen kann, wie das aussieht. So, und jetzt habe ich halt einen Kompressor, der ist halt aktiv im Hintergrund, hört man vielleicht, wenn man es nicht hört, weiß ich es nicht. Okay, dank dem Kompressor rauscht es halt alles ein bisschen. Wenn ich den Kompressor wegmache, rauscht es halt nicht. Aber dann kann ich den ganzen Quark dann zu Fuß wieder nachverstärken und wetten, dass dann auch wieder ein Rauschen mit dabei ist. Von daher nehme ich doch lieber das Rauschen jetzt so mit und weiß aber, dass ich an der Aufnahme nicht mehr groß rumbauen muss. Ja, ansonsten ist, ja, die letzte Woche habe ich ja im letzten Kompott schon erwähnt, die Woche ist etwas oder hat etwas weniger gut angefangen, dadurch, dass ich halt offline war und dass ich halt auch nicht mal mehr eine Paket-Tracking-Nummer hatte, was Thomann übrigens besser hingekriegt hat. Also als ich vor 2 Tagen mal in den internen Kundenbereich geguckt habe, um zu gucken, wie es denn mit der Sendung steht. Da hatten die nicht nur schon einen Sendestatus von für sie abgeschlossen, sondern auch eine Paketnummer für mich. So, okay, die Paketnummern der Deutschen Post, da weiß ich aus Erfahrung, dass ich den Angaben nur begrenzt traue, weil die einfach relativ spät aktualisiert werden. Aber ich habe immerhin erstmal eine Angabe. Das ist ja schon mehr, als ich bei Hansenet hatte. Da hatte ich ja überhaupt gar keine Angabe, weil, ja, Paketnummer haben wir nicht. Wissen wir nicht, wo das Paket ist. Ja. Apropos Hansenet. Ich habe jetzt die Gelegenheit auch noch genutzt. Ich habe mich nochmal informiert über dieses Deluxe-Paket. Alice Deluxe schimpft sich das. Was mir ja schon vor einer Woche quasi nahegelegt wurde, weil ich da dann weniger bezahle für mehr Leistung. Also das Modem, was es da zu kriegen gibt, das soll vor dem Umschalttermin deutlich geliefert werden. Plus ich muss nicht in dem Moment, wo ich das eine Modem erhalte, das andere Modem wieder außer Hand geben, weil dann wäre ich ja doch wieder offline. Also diese ja für mich unschöne Regelung, die gilt an der Stelle nicht. weil das Ding, das wird einfach geliefert und dann habe ich halt Zeit und wenn dann der Umschalttermin kommt, dann wird halt umgeschaltet und das sollte alles weiter funktionieren und ich kann dann die alte Hardware dann loswerden, wenn ich Lust drauf habe und nicht dann, wenn da gerade die neue Hardware angeliefert wird. Ja, das Ganze ist dann auch noch mit einer Wartezeit von 14 Werktagen versehen, warum auch immer das Werktage sind. Ja, das hätte damit zu tun, dass ich ja von diesem Wunsch auch noch zurücktreten könnte. Von dem Wunsch, meinen Anschluss zu ändern. Nö, wenn das gemeint wäre mit Fernabsatzgesetz, dann gibt's, also mit dem ehemaligen Fernabsatzgesetz, was es ja jetzt gar nicht mehr solo gibt, was ja ins BGB übergegangen ist, dann gibt's da 14 Tage, und zwar 14 Kalendertage, nicht 14 Werktage. Aber gut, was soll's. So, dann habe ich auch nachgefragt, wie sieht denn das aus, wann kann ich denn frühestens umgeschaltet werden? Ja, frühestens am 11. Januar. Was ist denn das für ein Tag? Ja, das ist ein Donnerstag. Gut, einem Donnerstag den Internetanschluss verlieren wäre für mich weniger schön, als wenn es irgendwann Anfang der Woche passiert, weil Anfang der Woche, da bin ich dann halt auf Arbeit und kann dann von Arbeit aus denen da immer wieder in den Hintern treten, bis sie es dann mal irgendwann hinkriegen. Aber ja, am Wochenende brauche ich meinen Internetanschluss. Also am Wochenende brauche ich ihn vor allem. In der Woche brauche ich ihn sicher auch, aber weniger dringend. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, dann nehmen wir halt den nächsten Montag, den 15. So, und jetzt ist am 15. bei mir Umschalttermin. Und ja, mit ein bisschen Glück habe ich dann halt vorher auch schon die neue Hardware hier und dann kann das alles abgehen. Die neue Hardware, die rein zufällig so aussieht wie die alte Hardware, die der UPS, der GLS-Mensch ja ganz bestimmt abgeholt hat. Der hatte da keinen Auftrag für. Das heißt, ich könnte glatt haben, dass ich hier einfach nur das Siemens-Modem anschließen muss und die Welt ist bunt. Wäre in Ordnung, könnte ich mitleben. Könnte ich wunderschön mitleben. Das glaubt ihr gar nicht, wie wunderschön ich damit leben könnte. Ja, ansonsten ist in der letzten Woche, ja, Falion hat dem Herrn Schünemann, wir erinnern uns, Herr Innenminister Schünemann, Herr, ich habe sie zwar noch nie gesehen, aber ich weiß, dass Killerspiele böse sind. Schünemann, Herr, ich habe mir mal Screenshots zeigen lassen und ich meine, ich weiß jetzt alles über diese Spiele, die mir da gezeigt wurden, ohne dass ich weiß, was das eigentlich für Spiele sind. Schünemann, dem hat Fadion jedenfalls, nachdem er ja letzten Monat da schon den goldenen Abort verliehen hat, diesen Monat dann den goldenen, wie hieß das Ding? Pümpel? Nee, Pümpel. Pümpel ist hier mein Stoffdings. Naja, halt den Saugdingsbums-Tralla da, was man da in früher in Gummi halt hatte und was man dann irgendwie zum Abfluss frei schieben genutzt hat. Ich komme gerade nicht drauf, wie das Ding heißt. Ja. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, und den goldenen Abort des Monats Dezember, der ging, oh Überraschung, an den DOSB, den Deutschen Olympischen Sportbund, für seine völlig unfundierte Abmahnung gegen die Kälterei Walter und das Saftblock. Ja, wie ich finde, sehr zu Recht. Also, ich habe mir die Geschichte ja mittlerweile angeguckt und ich kann dazu nur sagen, also, die Anwälte, die haben offensichtlich nicht nur keine Ahnung von Internetrecht, sondern auch keine Ahnung von Markenrecht, was ja im Wesentlichen das ist, was durch das Olympiaschutzgesetz, Olympschutz-G oder wie immer das dann da abgekürzt wird, was durch dieses Gesetz eigentlich abgedeckt wird. Ja. Ja, gut. Ansonsten finde ich, wird es langsam Zeit für den ersten Podsafe Music Track. Da hätte ich dann spontan im Angebot Cassandra Kubinski mit, jetzt muss ich doch mal nachgucken, wie der Titel heißt. Das habe ich hier drüben. Und zwar Cradle the Moon. Ja, und wenn ich in die Nähe von den Rechnern komme, dann habe ich plötzlich komische Störgeräusche. Also, Cassandra Kubinski mit Cradle the Moon. Viel Vergnügen. Thank you. It's more than a storm. My life, hurricane. It's all slipping through my hands like teardrops and rain. I passed by a church, stood silent outside. A bus and a puddle met. I just broke down and cried. And I get so defeated just trying to hold on when I can't hold my head up. My spirit is gone. Then I come home to you. When I'm safe in your arms, I can hold the sun and cradle the moon. Cradle the moon. Yeah. See, I get so tense. You show me a place. A place I can balance out my grit and my grace, sweet grace. I am tangled in skyscrapers, stuck on the ground, and I can't hold my head up from feeling so down. Then I come home to you. You remind me of how I can hold. When all of my dreams seem stuck behind bars, you give me the stars. Oh. Just try to hold on when I can't hold my head up. My spirit is gone. I'm still holding on to what my life ought to be, but I can barely hold on, barely hold on to my sanity. But it never fails, baby. You're always there showing me that I can hold. Jo, und auch das war doch mal wieder ganz nett, um mal wieder zu untertreiben. Ich habe irgendwie manchmal ein Talent zu untertreiben. Ja, ansonsten, was war denn so ansonsten in der Woche? Ja, ein gewisser Ingo Wolf, Klammer auf FDP, Klammer zu, hat es tatsächlich fertiggebracht, seine Gesetzesverschärfung für den Verfassungsschutz in NRW? War das in NRW oder in Niedersachsen? Irgendwas mit N. Seine Verschärfung des Verfassungsschutzes, der Berechtigung für den Verfassungsschutz durchzubringen. Und ja, also es herrscht in den interessierten Kreisen in der Bevölkerung da die ganz klare Meinung vor, dass das wohl offensichtlich verfassungswidrig ist. Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Aber da ich davon nicht betroffen bin, habe ich nicht mal eine Möglichkeit, dagegen Verfassungsbeschwerde einzulegen oder das Ganze vors Verfassungsgericht zu bringen. Aber das werden Bewohner aus dem Bundesland, welches es jetzt auch immer sein mag, werden das machen. Also ist schon bereits angekündigt, eine bei Telepolis nicht ganz unbekannte Frau Twister, deren richtigen bürgerlichen Namen ich gerade auch nicht auswendig weiß, ist irgendwo im Rechner. Der Rechner ist da hinten. Da gehe ich jetzt nicht hin. Nicht schon wieder. Die hat jedenfalls schon angekündigt, dass sie dagegen entsprechend vorgehen wird, gegen dieses Gesetz, sobald das denn bestätigt ist, dass das kommt. Was ja als ziemlich sicher gelten darf. Also, ja, es ist jetzt vom entsprechenden Landtag abgesegnet worden. Jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, wann es in Kraft tritt. Und ja, das kann ja nicht so ewig mehr hin sein. Gut, aber ja, was Herr Ingo, ich muss auf der gleichen Augenhöhe sein wie die Terroristen Wolf, sich da noch so alles ausdenkt, da warten wir jetzt einfach mal ab. Diese, also die Überwachung der Computer, und zwar nicht nur Überwachung der Sachen, der Daten, die rein und rausgehen, sondern Durchsuchung der Festplatten von Computern, da hat sich ja ein BGH-Ermittlungsrichter auch schon kritisch mit auseinandergesetzt und festgestellt, dass das so in seinen Augen schlicht und ergreifend nicht gesetzlich mit irgendeiner Grundlage versehen ist. Das ist immerhin wie eine Wohnungsdurchsuchung gleichzusetzen. Und ein Politiker, der rumtönt, dass ja Rechner, die am Internet sind, da muss man ja damit rechnen, dass da sowas passiert. Daten, die im Internet sind, sind ja öffentlich. Ja, Entschuldigung, meine Festplatte ist nicht im Internet. Meine Festplatte war noch nie im Internet und meine Festplatte kommt nicht ins Internet. Nicht ungeschützt. Und wenn dann irgendein verfassungsschutzvoll Mensch sich auf meiner Festplatte rumtummeln will, dann kriegt er mal ganz ordentlich einen auf die Griffel. Und ja gut, es gibt immer noch die Möglichkeit, einfach mal ein Kabel zu ziehen. Sei es jetzt ein Netzwerkkabel oder sei es ein Stromkabel. Meine Rechner überleben das. Klatsch. Ja. Also, was ich davon halte, ist, glaube ich, klar geworden. Nämlich gar nichts. Ich halte so überhaupt nichts von solchen Vorstößen. Vor allem, weil es ja nichts bringt. Ich meine, wenn ich was zu verbergen habe, wirklich etwas Böses vorhabe, dann werde ich doch den Teufel tun, das unverschlüsselt auf einem Rechner rumliegen zu haben, der am Internet hängt. Wenn ich das weiß, dass die Rechner ausspioniert werden und nichts anderes ist das ja. Dann gehe ich doch einfach hin, dann nehme ich die Daten, verschicke sie erstens mal nur immer verschlüsselt und zweitens werde ich sie unverschlüsselt nur auf einem Rechner haben, der durch die berühmten mindestens 30 cm Luft vom Internet getrennt ist. Also keine Verbindung ins Netz hat. Gar keine. Das Einzige, was ihn mit der Außenwelt verbindet, ist ein Monitor. Vielleicht noch eine Tastatur, wäre ganz hilfreich manchmal. Eine Maus muss schon nicht mehr unbedingt sein. Und ein Stromkabel. Viel Spaß beim Versuch, das auszuspionieren. Da müsst ihr dann schon hinfahren. Könnt ihr euch dann nicht irgendwo in ein Büro pflanzen und mit im Moment ja noch nicht vorhandener, das ist ja noch das Lustigste an der ganzen Sache, im Moment gibt es solche Technik nicht. Aber unser Bundesinnenschäuble hat ja schon seine 132 Millionen Euro bewilligt bekommen, mit denen er unter anderem ein gegen die Bürger gerichtetes Spionageprogramm unterstützen will. Gegen die Terroristen natürlich. Ja, soll mir mal einer zeigen, wo hier Terroristen sind und dann soll er doch bitte nur die überwachen. Ja, die können ja überall sein, ja. Und? Wir haben immer noch etwas, das nennt sich Rechtsstaat, freiheitlich-demokratische Grundordnung. Man ist so lange unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist. Und wenn das nicht beweisbar ist, dann bleibt man halt auf freiem Fuß, weil man halt angenommen wird, dass man unschuldig ist. Und wenn jetzt dann der Staat auch noch anfängt, irgendwelche Festplatten von Bürgern auszuspionieren und nichts anderes ist ja das, was er davor hat, dann finde ich das einfach mal schlicht und ergreifend unter aller Sau. So. Ist übrigens eine Meinungsäußerung nach Artikel 5 Grundgesetz. Nur für den Fall, dass irgendeiner der Herren Politiker sich auf den Schlips getreten fühlt. Artikel 5 Grundgesetz gilt hier noch. Noch. Wie lange noch, das werden wir sehen. Ja, genug aufgeregt. Kommen wir mal zu weniger stressigen Themen, nämlich Arbeit. Boah. Ich sagte eigentlich weniger stressig. Ja gut. Kommen wir mal zur Arbeit. Ja, diese Woche auf Arbeit war nicht wirklich weniger stressig. Also, es ging um die Auswahl einer 3270 Terminal-Emulation. Und ja, im Prinzip haben wir jetzt also ganz viele verschiedene Produkte getestet, inklusive bei diversen Produkten musste dann der Hersteller antreten, musste dann auch noch Dinge tun. Und dann haben wir am Donnerstag, also gestern von mir aus gemessen, haben wir festgestellt, dass wir eigentlich noch gar keine Entscheidung treffen können, weil es war uns allen nicht ganz bewusst, dass es da eine Funktionalität gibt, die es wohl auf den originalen Terminals, den Logikelementen, wie die Dinger immer so schön genannt wurden, gab. Nämlich man kann irgendwelche, in Anführungszeichen, Makros auf Funktionstasten packen und das hat man sich dann auch in die aktuell eingesetzte 3270-Emulation, die auf den Thin Clients draußen läuft, reinbauen lassen. Das war da auch nicht drin. Und jetzt kommt das plötzlich als Forderung, dass das ja absolut lebensnotwendig ist. Und wenn das nicht drin ist, dann wird das nie jemand nutzen, das Programm. Andererseits, wenn man dann mal nachfragt, ja, wie viele Nutzer gibt es, wie extensiv wird das genutzt, was genau? Ja, wissen wir nicht. Ja, wie? Wenn ihr das nicht wisst, warum kommen dann so Aussagen, dass das absolut lebensnotwendig ist und wenn man das nicht drin hat, dann kann man ja gar nichts schaffen. Das finde ich irgendwie ein bisschen eigenartig, sich auf der einen Seite hinzustellen und zu sagen, das ist ein absolut gefordertes Minimalkriteriumsforderungsfeature. Ja, also ich weiß, es gibt diese Aussage von einem Mitarbeiter, der in einer Filiale draußen arbeitet, der sagt, das wird halt ganz häufig genutzt. So, das ist jetzt einer von einigen tausend. Also das finde ich ist noch nicht besonders repräsentativ, wenn der eine sagt, also ohne das, da mag er dann nicht mehr damit arbeiten. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann festgestellt, dass wenn das auch alles noch mit begutachtet werden muss und wenn dann auch noch begutachtet werden muss, dass die demnächst angeschafften Thin Clients, die wir brauchen, weil wir andere Monitore brauchen, größere, weil 15 Zoll Monitore dann doch etwas ungeeignet sind in Zukunft, dann spielt das also alles nicht mehr in einer Liga, wo wir auf Projektebene noch irgendwas entschließen können, sondern dann spielt das auf einer Ebene, wo ja, die berühmten höheren Ecklöhne entscheiden müssen. Und wo die berühmten höheren Ecklöhne dann auch einfach mal mit ihrer Autorität entscheiden müssen, das wird so gemacht oder das Feature fällt weg, Punkt. Die können das entscheiden, die können das sagen. Und wenn wir das sagen, dann können wir es eigentlich auch gleich lassen. Also, ja. Jedenfalls haben wir dann festgestellt, dass das also eine Aufgabe an die höheren Ecklöhne ist, da doch mal sich über den Sachverhalt oder den Sachverhalt erstmal darzustellen, denen gegenüber. Und dann mögen die Ecklöhne doch bitte eine Entscheidung treffen. Oder veranlassen, dass eine Entscheidung irgendwie ermittelt wird oder was auch immer. Das können wir jedenfalls auf unserer Ebene nicht entscheiden. Das heißt, die ganze tolle Untersuchung darüber, welche 3270-Emulation wir als Projekt eigentlich ganz gut finden und mit welcher wir ganz gut leben können und mit welcher weniger, die hätten wir uns im Prinzip klemmen können. Das heißt, die letzten 3 Wochen habe ich quasi gearbeitet für umsonst. Also das Ergebnis, was da jetzt rauskommt, sicherlich könnte passieren, dass jetzt die Ecklöhne beschließen, nee, entscheidet ihr euch für eine Emulation und wir sorgen dann schon dafür, dass der Rest funktioniert. Wäre zum Beispiel eine mögliche Aussage, fände ich ganz cool, weil dann könnte man meine Arbeitsergebnisse tatsächlich auch noch weiterverwenden. Und wenn die Ecklöhne beschließen, nö, das muss alles neu untersucht werden, dann sage ich mal, ja, schön, habe ich also für umsonst gearbeitet. Aber immerhin, mein Geld ist auf dem Konto angekommen, von daher habe ich nicht für umsonst wie for free gearbeitet, sondern dann eher für umsonst wie, ja, ob ich es nun gemacht hätte oder nicht. Den Unterschied macht es dann nicht. Ja, das haben wir dann gestern rausgekriegt. Und das fand ich dann auch irgendwie ganz toll. Also kann man sich ja vorstellen. Also am besten fand ich aber wirklich noch die Tatsache, dass ständig gefordert wurde, obwohl eigentlich nicht mal ansatzweise Nutzungszahlen da sind. Also wir wissen gar nicht, ob dieses Feature wirklich irgendwo anders genutzt wird als bei diesem einen Menschen, der da befragt wurde. Es steht anzunehmen, dass es benutzt wird, weil es ist dokumentiert und es war halt in den alten Kisten auch ein solches Feature enthalten früher. Von daher ist anzunehmen, dass es wohl genutzt wird, aber wie häufig, von wem, wie intensiv, das wissen wir alles nicht. Keine Ahnung. Haben wir keine Daten. Und auf der Datenbasis eine Entscheidung zu treffen, die darauf hinausläuft, entweder wir gehen an die Hersteller heran, mögen die uns das doch bitte entwickeln. Oh, sicher doch, die haben ja auch nichts Besseres zu tun. Kostet dann halt ein bisschen Geld. Kostet vielleicht auch ein bisschen mehr Geld. Oder zu sagen, das wird halt mit entsprechenden Funktionalitäten vom Projekt abgedeckt. Wäre eine Aussage, mit der könnte man dann auch leben. Aber so eine Aussage, also so eine Entscheidung, das können wir halt im Moment noch gar nicht treffen. Das geht gar nicht. Wie denn? Ja, okay. Auch wieder genug aufgeregt. Jetzt gibt es dann wieder ein bisschen Podsafe Music. Und zwar Jaden State. Fragt mich nicht, habe ich auch gerade erst kürzlich entdeckt. Mit dem Titel Remember. Viel Vergnügen! Do you remember? da bin ich wieder. Okay, ich gebe zu, den Musiktitel habe ich mir jetzt gerade nicht ganz angehört. Was aber unter anderem auch daran lag, dass es hier eben gerade ganz überraschend an der Tür klingelte. Ring. Ja, Heizungsableser. Heizungsableser? Hätte ich da nicht eigentlich irgendwie einen Zettel erwartet? Okay, ich gebe zu, ich habe vor ein paar Tagen irgendwie mal ganz kurz, also nur einmal, im Hausflur unten einen Zettel hängen sehen, dass am 22.12. ein Zeitungsableser hier aufschlagen möchte. So, der Zettel war dann am nächsten Tag schon nicht mehr da und deswegen bin ich dann davon ausgegangen, okay, das war vielleicht falsch. Was weiß denn ich? Gut, war es scheinbar wohl nicht. Und jetzt war halt eben gerade etwas überraschend, weil nicht wirklich angemeldet ein Vertreter der Firma Kalorimeter. Ein Heizungsableser von Kalorimeter hier. Kalorimeter, die Firma, mit der ich letztes Jahr schon meinen Spaß hatte. Weil die letztes Jahr nämlich nicht dann kommen wollte, wenn ich Zeit hatte, sondern zu einem Zeitpunkt, wo ich halt nicht da war. Und da habe ich dann seinerzeit halt versucht, da anzurufen, um einen anderen Termin abzumachen. Und zwar habe ich angerufen an einem Mittwoch um so 8.45 Uhr, um mir dann vom Anrufbeantworter sagen lassen zu dürfen, dass ich doch bitte nur anrufen möge, mittwochs von 8 bis 9 Uhr. Das fand ich, drücken wir es mal höflich aus, etwas befremdlich. Und wie es nun mal so ist in der Web 2.0 Welt, habe ich dann einfach meinen Blog genommen und habe das da entsprechend dokumentiert und auch meiner Verwunderung da Ausdruck verliehen. Ja, es hat dann ein Weilchen gedauert, bis dann ein Herr Baumann war es, glaube ich. Ich komme nicht mehr drauf. Ein Vertreter der Firma Kalorimeter jedenfalls sich in dem entsprechenden Blog-Eintrag per Kommentar äußerte und von mir dann erfragt hat, wie denn die Abrechnungseinheit hieße, damit er dann nochmal gucken kann, ob man da noch was rauskriegt. Okay, er hat dann die Information von mir per Mail bekommen und sich dann da halt angeguckt und irgendwie, ja, war halt etwas spät, so irgendwie 3 Monate später oder so. Und deswegen konnte er da auch nichts wirklich mehr rausfinden, aber ja, ich fand es immerhin nett, dass er es versucht hat. Ja, gut, dieses Mal hatte ich mich eigentlich auch schon wieder darauf gefreut, dass wir so ein Spielchen dann nochmal spielen können, aber nö, das war dann ja nicht nur nicht notwendig, sondern auch nicht nur nicht möglich, sondern auch nicht notwendig. Einfach deswegen, weil, ja, wenn der an einem Freitag kommt und ich hier bin und hier sitze, dann ist das nicht weiter schwierig. Dann kann ich den auch einfach mal reinlassen, den Menschen. Dann kann der sich hier auch mal kurz an der Heizung und an der anderen Heizung und an den Wasserzählern auslassen und dann haben wir's. Und das klingt jetzt schon wieder nach einem Helikopter. Ist jetzt irgendwie der zweite Helikopter im Podcast. Hubschrauber. Hallo, Hubschrauber. Ich sehe ihn zwar nicht, aber... Ja, doch, es klingt wie ein Hubschrauber. Ah, sehr verwirrend. Da ist er. Ich sehe ihn, tatsächlich. Ja, fliegt Richtung Innenstadt. Okay. So, gut. Kommen wir mal wieder zu Themen. Ja, also das aktuellste Thema Firma Kalorimeter haben wir jetzt gerade abgegrast und festgestellt, dass es dieses Jahr keinen Grund gibt, böse zu sein. Also bis auf die Tatsache, dass halt irgendwie das Papier entfleucht ist. Was mich halt ein wenig wundert. Aber gut, da kann die Firma wahrscheinlich wirklich nichts für, weil die den Zettel da halt nur hingehängt haben und dann hat den wahrscheinlich einer abgerissen oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ja, da hätten wir zum Beispiel an Themen mal den Behördennotruf, den unsere Kandisbunzlerin, die Frau Merkel, unbedingt meint einführen zu wollen. Was ich ja etwas eigensinnig finde, insofern als ich bisher noch nie das dringende Bedürfnis hatte, einen Notruf anzurufen, weil ich Ärger mit irgendeiner Behörde hätte. Also wenn ich mich über irgendjemanden beschweren will, dann kann ich das wahrscheinlich da vor Ort noch eher tun, als wenn ich irgendwo eine Hotline anrufe. Weil die dann ja doch in den seltensten Fällen mir wirklich akut helfen können wird. Aber wie hat das Frau Merkel so schön formuliert? Ja, als Bürger würde man ja dann ein Interesse daran haben, dass man ein Intranet hätte. Bitte? Wie? Was? Intranet? Mir scheint, sie nimmt da einen Begriff in den Mund, den sie nicht verstanden hat. Dummerweise nimmt sie ihn an einer Stelle in den Mund, wo er einfach so nicht passt. Ich als Bürger habe doch gar kein Interesse daran, dass die Behörden untereinander intern irgendwie ein Netz haben, wo sie irgendwelche Daten hinstellen können. Weil mir als Bürger ist das eigentlich ziemlich weitgehend egal. Beziehungsweise, und das ist der springende Punkt, ich möchte, dass einige Informationen nicht vernetzt sind. Dass einfach, keine Ahnung, nicht die eine Behörde mit der anderen Behörde beliebig Daten tauscht. Das ist meines Wissens auch bisher verboten. Und wenn die dann plötzlich anfangen, irgendwelche Landes- und Bundesbehörden alle ihre Daten in einen Topf zu schmeißen, haben wir sowas nicht gerade kürzlich gehabt? Nannte sich das nicht Antiterrordatei? Was heißt gehabt? Also, es wird ja eingeführt für viel Geld. Ich meine, wir haben es ja. Es ist ja nicht so, dass unser Staat irgendwie Schulden hätte oder so. Oder doch? Ich weiß es gerade nicht. Hat unser Staat Schulden? Also, wie gesagt, ich hatte bisher noch nie das Bedürfnis, überhaupt irgendwie mich dringend und akut irgendwo zu beschweren und schon gar nicht dringend und akut für irgendwelche Behörden, weil, ja, meine Behördenkontakte halten sich dann ja zum Glück auch irgendwie ganz herzhaft in Grenzen. Also, ja. Ja, wo wir gerade bei Führungspersönlichkeiten, die irgendwelche Dinge von sich geben, sind, da ist mir kürzlich bei meinem Arbeitgeber auch noch was zu Gehör gekommen. Da ist mir ja fast der Unterkiefer auf die Tischkante geknallt. Nämlich, wir erinnern uns, mein Arbeitgeber, der ja nicht nur darüber nachdenkt, sondern recht intensiv darüber nachdenkt, die IT loszuwerden. Und irgendwer hat den Verantwortlichen fürs Geld wohl den Floh in Gehörgang gesetzt, dass sie dabei dann auch noch Geld sparen könnten. Oder dass es zumindest nicht mehr kosten würde, wenn man die IT outsourced. Also Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass es jetzt darum ging, dass eine ziemlich teure Software angeschafft werden sollte. Und die Geldverantwortlichen halt gesagt haben, ja, wie ist denn das? Jetzt kaufen wir als Piep die Software und geben die dann in die in das outgesourcete IT-Unternehmen, um die dann von da quasi wieder anzukaufen. Ist ja doof, das kostet ja Geld. Aber da sage ich dann nur, ja, Outsourcing kostet Geld. Und wer meint, das wäre anders, der sollte sich vielleicht mal ganz fix mit diversen Wirtschaftszeitschriften und Zeitungen bepacken und irgendwo hinsetzen und sich die mal sorgfältig durchlesen. Denn die Informationen, dass Outsourcing Geld kostet, die haben diverse Unternehmen in letzter Zeit schon schmerzhaft erfahren müssen. Also echt extrem schmerzhaft. Aua. Aber da meinen wir, das trifft uns nicht oder wie oder was? Ich weiß es nicht. Also, ja, und wenn ich dann auch noch so Dinge höre, dass selbst die Gruppen, die sich jetzt relativ sicher wähnten, auch gar nicht so sicher sein sollen. Also es kann glatt allen IT-Mitarbeitern passieren, dass der Standort Hamburg irgendwann in nicht gar so ferner Zukunft zugemacht wird. Dann sage ich mal, dann ist das für uns als Mitarbeiter eine Geschichte, die ich nicht haben möchte. Wirklich nicht. Ich kann da ganz wunderschön ohne. Ich brauche da kein outgesourcetes IT-Unternehmen. Wo ich im Zweifelsfall auch da ja dann mein dann Ex-Arbeitgeber ja beliebt Geld zu sparen, also auch noch weniger Geld kriegen werde. Denn so Geschichten wie Rechnungen für erbrachte Leistungen schreiben, die werden sicherlich nicht kostenlos passieren. Und die werden passieren müssen. Also, ja, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ja, jedenfalls. Jedenfalls ist ja jetzt die große Weihnachtssaison ausgebrochen. Also ich habe gestern auch von einer Kollegin, die für ein großes Unternehmen, was aus Amerika kommt, mit drei Buchstaben und gerne als Big Blue bezeichnet wird. Können jetzt auch einmal sagen IBM. Beziehungsweise IBM Deutschland. Entschuldigung, Deutsch muss man das ja dann auch Deutsch aussprechen. Also die jedenfalls für dieses Unternehmen arbeitet, die hatte gestern, ich weiß nicht wo und wie, jedenfalls auf einmal Weihnachtspräsente hergeholt. Und ja, also einen netten kleinen USB-Stick und ein, was ist das, so ein Licht für einen Schlüsselbund. So eine kleine, ziemlich hell leuchtende Lampe. Also ist echt erstaunlich, wie hell so eine kleine Lampe leuchten kann. Aber da wird dann im Zweifelsfall eine Menge Batteriepower drin sein. Gehe ich mal von aus. Also, weil anders kann ich mir nicht erklären, wie die so hell leuchten kann. Und ja, das wird dann noch ein Spaß, wenn das erste Mal die Batterie gewechselt werden will. Uah. Weil das Teil ist eigentlich zu klein, als dass da richtige Batterien drin sind. Das muss also irgendwie, ja, so Uhrenbatterien oder irgendwas ähnlich frickelig Kleines sein. Aber immerhin, es ist Weihnachtssaison, es gibt ein paar Geschenke und es gibt Dinge, die man nicht entscheiden kann. Und ja, es gibt Heizungsableser, die mehr oder weniger angemeldet vorbeikommen. Also so früh hätte ich selbst nach dem, was ich von dem Zettel noch in Erinnerung habe, nicht mit ihm gerechnet. Also es ist ja jetzt gerade mal 2 Uhr durch. Und wenn mich nicht alles täuscht, stand auf dem Zettel, was so sinngemäß die oberen 4 Stockwerke dieses Hauses werden von 2 bis irgendwas Uhr aufgesucht. Nun ist der deutlich vor 2 hier gewesen. Naja, macht nichts. Macht nichts, ich bin ja da. Und ja, dadurch, dass sie es halt jetzt auf den Freitag gelegt haben, wäre das für mich sowieso kein Problem gewesen, weil ich freitags nur mal einfach da sein kann und dann auch meistens da bin. Aber ja, kann man jetzt finden, wie man will. Es hat ja funktioniert, von daher brauche ich mich ja nicht beschweren. Ja, gut, jetzt habe ich quasi noch 2 Wochen Zeit, bis dann mein DSL-Anschluss passiert, umgestellt wird. Ich hoffe mal, dass das Umstellen dieses Mal, oder dass die Aktivitäten dieses Mal auch funktionieren. Also, weil wenn ich das richtig mitbekommen habe von Frau L. Punkt, die ich am Montagabend angerufen habe und die dann da auch wirklich mal etwas bemühter erschien, mir auch helfen zu wollen, dann muss da halt ein Telekom-Techniker im Hauptverteiler was umstöpseln. Halt meinen Port umschalten oder umstöpseln von der einen Kiste auf die andere Kiste, weil ADSL 2 und ADSL 1 nicht so 100%ig kompatibel sind. Also abwärtskompatibel schon, ADSL 2 Modem sollte auch ADSL 1 können, wenn man nicht gerade das Pech hat, an einem Cisco-Port zu hängen. Grrr. Aber umgekehrt geht's halt nicht. Also deswegen rechne ich auch damit, dass an dem Tag dann hier mein herzallerliebstes Cisco-Modem, Klammer auf, neu, Klammer zu, dann irgendwann feststellt, dass es keine Verbindung zur Außenwelt mehr hat und die auch nicht wiederhergestellt kriegt. Weil, ist klar, dann das DSL-Protokoll, das spricht er einfach nicht. Aber, ja, schauen wir mal, warten wir es ab, wir werden es erleben. Also ihr vielleicht nicht, ich schon. Aber deswegen habe ich es ja an einem Montag machen lassen, weil ich an einem Montag meinen Internetanschluss gar nicht so dringend brauche wie an einem Freitag, wo ich ja den ganzen Tag hier sein kann und dann auch oft genug den ganzen Tag meinen Internetanschluss brauche. So, und jetzt werde ich mich gleich mal hinsetzen und werde gleich mal gucken, wie gut denn diese Audioaufnahmen geworden sind, ob ich da was draus machen kann, ob ich da noch irgendwie was nachbepuscheln muss oder ob die so in Ordnung sind. Das werde ich sehen, aber wenn die Aufnahmen auch nur halb so gut sind, wie ich hoffe, dass sie sind, dann sind sie deutlich besser, als was mir der R09 in die Hand gedrückt hat. Und dann muss ich sie vor allen Dingen nicht mehr noch groß nachkomprimieren. Und das wäre cool, weil dann wäre diese Anschaffung ihr Geld schon mal wert gewesen. Die 300 Euro, die ich da investiert habe. Ja, und Stereo ist es halt auch. Und der lustige Stoffdingens hier auf dem Mikrofon, der ist, ist richtig knubbelig. Ha, ja. Hätte ich das Teil nicht schon gekauft, würde ich jetzt es kaufen wollen. glaube ich. Nun habe ich das Ding aber schon gekauft. Da brauche ich es nicht mehr kaufen. Hm, wie praktisch. Ja, okay. So, und damit das Ganze jetzt noch eine richtige Weihnachtsfolge wird, muss das Ganze vor Weihnachten noch raus. Deswegen höre ich hier jetzt auf. Sag dann schon mal frohe Weihnachten. Ja. Viel Spaß an Silvester. Weiße Weihnachten werden es dieses Jahr ja nicht und das wird wahrscheinlich zu Silvester dann, also mit etwas Pech wird es zu Silvester dann klirrend kalt. Fröstel. Ist dann die Entscheidung, die ich dann zu treffen habe, ob ich dann tatsächlich in die Kälte rausgehen will und was vor Ort angucken oder ob ich aus dem Fenster gucken und viel mehr sehen will. Ja, das kläre ich dann. Vielleicht mache ich auch einen Podcast von Silvester. Ich weiß es noch nicht. Aber ich glaube, ich mache vorher noch einen. Oder zwei. Oder auch drei. Ich fahre ja nicht zur Arbeit. Also die Unterwegs-Podcasts mache ich dann nicht, aber vielleicht mache ich zu Weihnachten noch einen Unterwegs-Podcast. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wird sich zeigen. So, und jetzt sage ich einfach mal schönen Abend, guten Morgen, Mahlzeit, wann immer ihr das hört. Und ladet mich auch das nächste Mal wieder runter. Kommentare bei Podstar oder bei mir im Blog sind natürlich wieder gerne gesehen. Und ansonsten Audiokommentare. Könnt auch wirklich mal irgendwann mal jemanden einen Audiokommentar schicken. Bisher habe ich noch keinen. Gut, dann muss ich mich auch noch nicht damit befassen, wie ich den einbaue. Ja, und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Und wie Johnny es immer so schön sagt, wenn nichts dazwischen kommt, denn bekanntlich kann ja immer was dazwischen kommen. Also, ach ja, und jetzt gibt's für euch zum Abschluss noch Cassandra Kubinski mit Wherever You Wait. Wenn ich mich nicht total irre, aber ich glaube, so hieß der Titel. Und deswegen sage ich jetzt dann jetzt nochmal, bis zum nächsten Mal, wenn nichts dazwischen kommt. Diving gear down to the beach. That was the last time I saw.